1. Daher gibt es nun keine Verurteilung mehr für die Genigen, die mit Christus Jesus verbunden sind und erleben nach seinem Geist ausrichten. 2. Denn das Gesetz des Geistes, der das Leben schenkt, hat dich in Christus Jesus von der Herrschaft der Sündigen des Todes befreit. 3. Was das Gesetz aufgrund der menschlichen Schwach nicht leisten konnte, hat Gott vollbracht, in dem seinen Sohn in menschlicher Gestalt sandt, die Sünde zu überwinden. 4. Dies geschah, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes in uns erfüllt werden, sofern wir uns nicht von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist leiten lassen. 5. Menschen, die sich von ihrer menschlichen Natur bestimmen lassen, befolgen entsprechen Ziel, waren Diogenigen, die vom Geist geleitet werden, nach dem Streben, was dem Geist entspricht. 6. Die Ausrichtung auf die menschliche Natur für letztlich zum Tod, doch die Orientierung im Geist bringt Leben und Frieden herbei. 7. Die menschliche Natur ist gottfeindlich gesinnt, die sich seinem Gesetz weder unterordnet noch dazu aus eigener Kraft in der Lage ist. 8. Wer also allein nach seinen menschlichen Trieben lebt, besitzt nicht die Fähigkeit, Gott zu gefallen. 9. Jedoch werdet nicht von eurer menschlichen Natur beherrscht, sondern vom Geist, sofern der Geist Gottes tatsächlich in euch wohnt. 10. Wenn Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar aufgrund der Sünde dem Tod geweiht, aber der Geist schenkt Leben, weil vor Gott gerechtfertigt seid. 11. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch euer sterblichen Körper durch seinen in euch lebenden Geist lebendig machen. 12. Deshalb sind wir nicht lange verpflichtet, unsere menschlichen Natur zu folgen oder nach ihren egoistischen Maßstäben zu leben. 13. Wenn nach der menschlichen Natur lebt, werdet sterben, wenn aber durch den Geist die schadlichen Taten des Körpers überwindet, werdet leben. 14. Denn all die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind rechtmäßig Kinder Gottes. 15. Hat keinen Geist empfangen, der euch nicht zu Sklaven der Angst macht, sondern einen Geist, der euch zu Kindern Gottes macht, so dass wir in Vertrauensvoll Vater nennen können. 16. Der Geist Gott selbst bestätigt unserem eigenen Geist in einer inneren Gewissheit, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind. 17. Als Kinder sind wir Urerben Gottes und Miterben Christi, sofern wir Beret sind, mit im zu leiden, später Urchen seiner Herrlichkeit teil zu haben. 18. Ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der Gegenwartigen Zeit unbedeutend sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns in der Zukunft offenbart wird. 19. Die gesamte Schöpfung wartet mit großer Sehnsucht darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer wahren, herrlichen Gestalt sichtbar werden. 20. Die Schöpfung wird der Vergangenheit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den Entschluss Gottes, jedoch verbunden mit einer festen Hoffnung. 21. Auch die Schöpfung selbst wird von der Knechtschaft der Vergangenheit befreit werden, der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes teil zu haben. 22. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag unter Schmerzen seufzt, als läge sie in Geburtswehen. 23. Auch wir, die wir bereits den Geist als ersten Anteilem künftigen Heil besitzen, seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf unsere endgültige Erlösung als Kinder Gottes. 24. In dieser Hoffnung werden wir gerettet, ein Hoffnung jedoch, die man bereits erfüllt sieht, ist keine echte Hoffnung mehr, denn wer hofft schon auf das, was bereits besitzt. 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir noch nicht sehen, dann warten wir geduldig und mit großer Standhaftigkeit darauf. 26. In gleicher Weise hilft uns der Geist in unserer Schwachheit, denn wir wissen oft nicht, why wir angemessen beten sollen, weshalb der Geist selbst für uns eintritt. 27. Gott, der die Hasen erforscht, verstet die Absicht des Geistes, die dieser so für die Gläubigen eintritt, ysdem Gottlichen. Willen entspricht. 28. Wir wissen jedoch, dass Gott bei denen, die in Leiben, als am Guten führt, die nach seinem Plan berufen sind. 29. Denn Diogenigen, die im Voraus ausgewählt hat auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene unterweilen Bruden sei. 30. Diogenogen, die dazu bestimmt hat, hatte auch berufen, gerechtfertigt und schließlichen seine Herrlichkeit teilhaben lassen. 31. Was last sich angesichts dieser Tatsachen noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann Erfolgreich gegenan sein? 32. Er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern in für uns all hinge geben, word uns dann nicht auch als ander gemeinsam mit ihm schenken. 33. Wer konnte es wagen, die von Gott auserwollten anzuklagen, wenn Gott selbst sie bereits für gerecht erklärt hat? 34. Wer will sie verurteilen? Christus Jesus ist gestorben, mehr noch, ist auferweckt worden und tritt nun zur Rechten Gottes für unser Belang ein. 35. Was kann uns von der Liebe Christi trennen? Etwa not Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gar die Bedrohung durch Gewalt? 36. Why es in der Schrift heißt, deintwillen sind verstandig dem Tod ausgesetzt und werden wie Schaf behandelt, die man zur Schlachtung führt. 37. Doch in all diesen Prüfungen Eringen war einen überwältigend und sieg durch Dengenigen, der unsein Liebe wiesen hat. 38. Denn ich bin absolut gewiss, dass weder der Tod noch das Leben, weder Engel noch Markti, weder Gegenwartiges noch Zukunftiges uns trennen können. 39. Kein Mark der Welt, sie noch so hoch oder tief, kann uns von der Liebe Gottes scheiden, die uns in Christus Jesus, unserem Herrn, geschenkt Word.